ناديتك روحا تراءت ضياء تعالت فضجت ملاك السماء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلق طريقهم إلى يوم الدين، أما بعد. Wir machen heute, inshallah, den zweiten Teil, oder der zweite Vers über den Hadith von, wer hat es überliefert? Said? Askar? Ah ja, das muss man noch nachher behandeln. Den Namen, den du gerade gesagt hast? Den Namen, den du gerade gesagt hast? Nein, nein, ich rede von den Überlieferer, der Sahabi. Was ist Ibn Abbas? Barakallahu fik, Ibn Abbas. Und das Buch heißt? Wer kann das? Jami al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali. Was ist, aus was besteht dieser Buch? Was seht? Aus dem Fitzahadis von Imam Nawawi. Und dann noch 10 Leute. Genau. Er hat 10 Ahadith, die 10 Ahadith von Arba'in Nawawi genommen, da 10 dazu hingefügt, so sind das 50 Ahadith, die er erklärt hat. Okay? Das ist Jamal al-Ulum al-Hakim. Barakallahu fikum. Wie ist der Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma? Er sagte, Kuntu khalfa al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Faqala li, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillaha, ihfadhk. Ihfadillaha, tajidhu tijahak. Iza sa'alta fas'alillah. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Also von Abbas رضي الله oder von Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, er sagte, ich war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wahrscheinlich geritten, ja, wie es in anderen Überlieferungen von Allah alaihi ist. So sagte er zu mir, o Junge, ich lehre dir Worte. Bewahre Allah, so bewahrt er dich. Bewahre Allah, findest du ihn vor dir. Wenn du fragst, dann frage Allah. Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte Allah um Hilfe und wisse, dass wenn die ganze Umma, also wenn die ganzen Menschen sich versammeln, um dich mit etwas zu nutzen, so werden sie dich mit nichts nützen können, außer was Allah für dich geschrieben hat. Und wenn sie sich versammeln, um dich mit etwas zu schaden, schaden sie dich nichts mit nichts, außer das, was Allah über dich geschrieben hat. Die Stifte sind erhoben und die Blätter sind getrocknet. Und in einer anderen Überlieferung, das ist die Überlieferung von Tirmidhi, die andere Überlieferung, احفظِ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. Das heißt, bewahre Allah, so findest du ihn vor dir. Kenne Allah in der guten Zeit, so kennt er dich in der harten Zeit. Und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich niemals getroffen hätte. Und das, was dich getroffen hat, dich niemals verfehlt hätte. Und wisse, dass mit dem Sieg, der Sieg ist mit der Geduld. Und dass die Erlösung mit der Bedrängnis und mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Okay? Barakallahu fik. Wir haben gestern über was geredet? über den ersten Wort zum Hadith, Ihfadillaha yahfadk. Heute reden wir, inshallah azzawajal, über den zweiten Teil. Und die Bewahrung Allahs für seinen Diener, darunter fallen zwei Arten. Die erste, Hifdhu lahu fi masalihi dunya, kahifdhihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Okay, wir haben gestern darüber gesprochen, wie bewahre ich Allah, indem ich Allahs Grenzen bewahre. Heute reden wir darüber, wie bewahrt Allah dich. Okay. Allah bewahrt dich in zwei Arten. Die erste Art, in der er dich in die Interessen deiner Dunya bewahrt. Indem er zum Beispiel dich in deinen Körper bewahrt, die Gesundheit gibt, in deine Familie bewahrt, in dein Geld, Besitz bewahrt. Allah Azzawajal sagt, لَهُ مُعَقِبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ. Das heißt, Allah Azzawajal gibt dir Sachen, Schutz von hinten und von vorne, die dich mit Allahs Befehl beschützen. Ibn Abbas sagte, das sind die Malaika, die ihm mit Allahs Befehl bewahren, yani beschützen. Wenn aber sein Schicksal kommt, lassen sie ihn. Okay, das ist eine sehr schöne Erklärung. Die Malaika bewahren ihn, jeder Schaden wehren sie von ihm ab. Außer das, was für ihn geschrieben ist, lassen sie weg. Okay, deswegen بأمر الله تعالى. وقال علي رضي الله عنه إنما كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينة. Er sagt, علي رضي الله عنه, mit jedem sind zwei Engel, die ihn bewahren, beschützen von dem, was für ihn nicht bestimmt ist, was nicht sein Schicksal ist, was Allah nicht für ihn bestimmt hat. Wenn dann der Qadr kommt, lassen sie, machen sie Platz zwischen ihm und sein Qadr. Yani lassen sie sein Qadr auf ihm zukommen. Okay? Und Mujahid sagte, ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. مجاهد, wer ist مجاهد? Wer ist مجاهد? Wer weiß das? مجاهد ist der Schüler von wem? Ha? Ahmed Ibn Abbas. مجاهد ist einer der größten Schüler von wem? Von Ibn Abbas radiallahu anhu. Er hat den gesamten Tafsir vom Koran von Ibn Abbas überliefert. Okay? Deswegen, wenn man Mujahid sagt, meint man nicht den Mujahid mit Kalaschnikow, sondern der Mujahid von Ibn Abbas, okay? Mujahid sagt, kein Diener, es gibt keinen Diener, außer der hat einen Engel, der ihn bewahrt in seinem Schlaf, in seinem Wachsein, von den Djinn und Ins, von Djinn und Menschen und alles andere. So, alles, was auf ihn zukommt, von dem Schlechten, yani, sagt er ihm, geh weg. Weg da. Ja? Außer etwas, was Allah erlaubt hat, und das trifft ihn dann. Okay? وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Also Imam Ahmad und Abu Dawud und Nasa'i überliefern von Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma. Warum anhuma? Warum? Wer ist Ibn Umar? Abdullah ibn Umar, barakallahu fiqh. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals diese Dua gelassen, wenn er aufsteht, in der Früh und am Abend. Und zwar, ja, das ist jetzt schwer zu übersetzen, aber Allah, ich bitte dich um Wohlbefinden in Dunya und Akhira. Allah, ich bitte dich um Vergebung und Wohlbefinden in meiner Religion. In meiner Religion, um meine Dunya, um meine Familie, um mein Geld. O Allah, bedecke meine Blöße, ja, und bewahre mich vor mir, hinter mir, von meiner rechten Seite und so weiter. Okay? Da, das ist schön. Und es gab einen Gelehrten, und wenn du Allah Azza wa Jal als kleines, im kleinen, ja, im jungen Alter bewahrst, bewahrt er dich, wenn du schwach bist, im hohen Alter. Okay? Und er gibt dir Stärke in deinen Augen und in deinem Licht, in deinen Sehen und Hören und so weiter. Und deswegen sagen sie, es gab einen Gelehrten, der war über 100 Jahre alt. Und der war, mashallah, in voller Stärke seines Verstandes und seines Körpers. In voller Stärke. Eines Tages hüpfte er, sprang er. Er ist gesprungen. Dann haben die Leute gesagt, schau dich an, Jani, du bist über 100 Jahre, lass das sein. Weißt du, was er dann sagte? Er sagte, هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. Er sagt, dies sind Gliedmaßen. Wir haben sie von den Sünden wegbewahrt, als wir jung waren, so hat sie uns Allah im hohen Alter bewahrt. Okay? Und das Gleiche, das Gegenteil, wurde auch überliefert, denn einer der Salaf hat einen alten Mann, einen Sheikh jetzt, yani von der sprachlichen Bedeutung, yani ein alter Mann, ja, der bettelt. Bettelt, sagt man hier auch? Okay, der bettelt. Dann sagte er, إِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ ضَيَّعَ اللَّهَ فِي صِغَرِهِ فَضَيَّعَهُ اللَّهُ فِي كِبَرِ. Das ist ein Schwacher. Er hat Allah verloren gehen lassen. Er hat Allahs Grenzen nicht bewahrt. Er hat Allahs Grenzen verloren gehen lassen, als er klein war. So hat Allah Azza wa Jal ihn verloren gehen lassen, als er groß war. Als er älter war. Okay? وَقَدْ يَحْفَظُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِصَلَاحِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي ذُرِّيَّتِهِ. Allahu Akbar. Wenn du fromm bist, Allah bewahrt dich sogar nach deinem Tod in deine Kinder. Wie es in der Aussage von Surat al-Kahf, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Kennt ihr die Geschichte? Als sie Al-Khidr und Musa a.s., sie sind in ein Dorf gegangen, استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Die haben um Essen gebeten, sind auf der Durchreise, doch sie haben sich geweigert, sie aufzunehmen. Dann hat Al-Khidr was gesehen, dass da was ist. Eine Mauer ist, die bald umfällt. Hat er sie repariert. Dann hat ihm Musa was gesagt. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني ich an deiner Stelle würde jetzt Geld dafür verlangen. Okay? Dann hat er ihm später erklärt, er hat gesagt, diese Mauer gehört wem? Zwei Weisen in Medina, in dieser Stadt. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Allahu Akbar. Ja? Ihr Vater war ein frommer Mann. Und unter dieser Mauer ist was? Ist ein Schatz für sie. So, weil ihr Vater fromm war, hat Allah Azza wa Jal nach seinem Tod seine Kinder bewahrt. Okay? Das heißt, dass sie beide bewahrt wurden durch die Frömmigkeit von ihrem Vater. Und subhanallah, das Gegenteil, das ist jetzt eine kleine Faida, eine kleine Sache so nebenbei, ist jetzt nicht zum Lernen, aber eine hat mich gerade daran erinnert, in der Bibel, in den 10 Geboten, was steht da? Ich bestrafe, ich bin ein Eifersüchtiger oder ein eifernder Gott. Du sollst keinen Gott haben neben mir. Zuerst wird über Tauhid gesprochen. Ja? Jetzt, kennt ihr die 10 Gebote? Das ist subhanallah, yani, dass wenn die Christen heutzutage diese 10 Gebote umsetzen würden, würden sofort alle in den Islam übertreten. Die Christen, diese 10 Gebote müssen jeder Christ und jeder Jude muss daran glauben. Was sind das für Gebote? An wem? Ja, wer weiß? An Musa a.s. Als Musa, Allah azza wa jal, 40 Tage, Musa den Miqat gegeben hat und so weiter, und hat ihm Sachen gegeben zum Aufschlag. Das waren diese 10 Gebote unter anderem. Sagen Sie, was steht da? Ich bin dein Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft von Ägyptenland befreit habe. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das ist das erste Gebot. Du sollst keinen anderen Gott haben außer mir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Das zweite, du sollst nichts, was oben im Himmel ist, noch etwas, was auf der Erde ist, noch etwas, was unter der Erde im Wasser ist, verehren oder ein Bildnis davon machen. Bete sie nicht an und stelle sie mir nicht zur Seite. Ja, dann wird sie diese 2 Gebote. Und Wallahi, im Gefängnis, ja, wir haben viele Leute, Alhamdulillah, zum Islam durch das. Ja, wenn jemand zu mir gekommen ist und der wollte diskutieren, ich habe gesagt, okay, ich habe nicht den Koran gebracht. Ich habe gesagt, bring einmal die Bibel. Bring einmal die Bibel und dann reden wir weiter. Und Wallahi, dadurch sind mehrere Leute zum Islam übergetreten. Sagen, kannst du mir, du bist Christ? Er sagt, ja. Du bist Christ? Bist du sehr sicher? Er sagt, ja. Sagt, und du Christ, hast du die Bibel gelesen? Ja, ja, ich bin schon mein Leben lang Christ. Okay, was sind die 10 Gebote? Wallahi, die meisten von ihnen können sie nicht einmal aufzählen. Sagt, sollst nicht töten. Das ist das 8. Gebot oder das 7. Gebot. Was ist das 1. Gebot? Das weiß kaum jemand da draußen. Auf jeden Fall, in dem 3. oder im 4. Gebot steht was? Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bestrafe für die Missetaten der Väter in die Kinder bis zur 4. Generation. Subhanallah. Ja, das ist auch ja ein kleiner Nutzen in dieser Sache. وقال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. Er sagt, ich werde mehr beten für dich. Wegen dir. Aus Hoffnung an Allah, dass ich bewahrt werde in dir. Okay? Dann hat er den Vers gelesen. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Und ihr Vater war was? Ein Frommer. وقال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. Keiner, der stirbt von den Mu'minin, außer dass Allah ihn bewahrt in seine Nachkommen und die Nachkommen von seinen Nachkommen. وقال ابن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ الله في حفظ من الله وستر. يعني الله عز وجل bewahrt durch den einen frommen, ja, sein Sohn und den Sohn seines Sohnes und das, was umgeben ist von ihnen. Subhanallah. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. Okay, solange du beschäftigt bist mit der Ibadah und der Gehorsamkeit zu Allah, Allah Azza wa Jal bewahrt dich in dieser Situation. Auch das ist eine spezielle was? Bewahrung. Okay? Und in Musnad Imam Ahmad al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam قال: كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصيصتها التي كانت تنسج بها. قال: ففقدت عنزا لها وصيصتها فقالت يا رب إنك قد ضمنت الله أكبر إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه وإني فقدت عنزا من غنمي وصيصتي وإني أنشدك عنزي وصيصتي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصتها ومثلها فأصبحت عنزها وصيصتها ومثلها Wasisa hier ist Nara Lati Yirzalu Biha Mensch. Imam Ahmad überliefert von Nabi sallallahu alaihi wasallam, der sagte, eine Frau, jetzt hört man diese Geschichte, eine Frau war in einem Haus und sie rückte aus wie Sabidillah. Sie ist zum Dschihad rausgerückt. Fi Sabidillah. Mit den Muslimin. In einer Armee mit den Muslimin. Und sie hinterließ 12 Ziegen und dieses, kennt ihr dieses große Nadel, mit dem man strickt? Ja, Stricknadel. Ja? Mit der sie gestrickt hat. Als sie dann zurückkehrte, war eine Ziege verloren und das, womit sie gestrickt hat. Schaut jetzt, Tawakkul ala Allah, Azza wa Jalla. Dann hat sie gleich Dua gemacht. Hat gesagt, ja Allah, mein Herr, du hast versprochen, du hast garantiert für denjenigen, der ausrückt, fisabilik, dass du ihn bewahrst. Dass du für ihn bewahrst. Und ich vermisse eine Ziege von meiner Herde und der meine Stricknadel. Sie macht Dua, sie sagt, Allah, ich vermisse meine Ziege und meine Stricknadel. Subhanallah. Und ich bitte dich um meine Ziege und meine Stricknadel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann erzählt, wie sehr sie diesen Dua gemacht hat. Die hat wirklich mit voller Demut diesen Dua gemacht. Am nächsten Morgen hatte sie nicht nur eine Ziege, sondern 2 Ziegen und 2 Stricknadeln. Okay, subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Wie die Salaf, subhanallah, was für ein Tawakkul die hatten. Subhanallah. Jeder von uns würde wahrscheinlich durchdrehen und das und das und das und das und er würde niemals drauf kommen, Dua zu machen. Und einer der Salaf sagte, man ittaqa Allaha faqad hafidha nafsa wa man dayya'a taqwahu faqad dayya'a nafsahu wallahu al-ghaniyyu anhu. Wer Allah fürchtet, der hat sich selbst bewahrt. Und wer seine Gottesfurcht verloren gehen lässt, der hat sich selbst verloren gehen lassen und Allah ist reich, und er braucht ihn nicht. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى. الله أكبر. Er sagt, und von den merkwürdigsten Arten der Bewahrung von Allah Azza wa Jal ist, dass er die Tiere, die natürlich Leid ihm zufügen würde, Allah Azza wa Jal lässt sie dann ihn vor den Leid zu bewahren. Subhanallah. Wie es passiert ist für Safina, der heißt so, der Diener von Prophet sallallahu alaihi wasallam, حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يوديه ثم رجع عنه. سبحان الله. سفينة سن سن سن سن شيف ده سفينة وده أبان شيف سبحان الله. ها ist kaputt gegangen und er ist auf einer fremden Insel. So, er hat einen Löwen gesehen und dieser Löwe hat ihm dann den Weg gezeigt, subhanallah, bis er ihm zu seinem, wo er wollte, hingebracht hat. Und dann hat er so gemacht, yani, als würde er sich von ihm verabschieden. Subhanallah, und diese Geschichte, yani, wallahi, yani, von vielen Leuten, die keinen Iman haben, die yani, sagen, ah, sein Löwe, wallahi al-azim, ich habe Sachen gesehen und Brüder haben mir Sachen erzählt, subhanallah. Zum Beispiel, yani, viele Brüder zum Beispiel, wenn ein Bruder zum Beispiel, yani, die sind in einen Graben gesessen, subhanallah, in Afghanistan, und da wollten sich Munafiqin anschleichen. Und subhanallah, da kam auf einmal eine Schlange raus und hat diese Munafiqin einen davon angegriffen, subhanallah. Und viele andere Sachen, yani, zum Beispiel auch, yani, du hörst immer, wie nennt man das? Dick. Was ist ein Dick? Hahn. Ein Hahn. Ja? Schau einmal, wenn die Kuffar angreifen. Wallahi, du hörst ihn immer. Immer. Und es ist ja eine, viele Sachen. Du hörst Wölfe, ja? Die greifen die Kuffar an. Oder etwas, was alle Menschen gesehen haben. Gibt es sogar in Google ein und könntest es finden. Bei der ersten Schlacht von Fallujah 2004. 2004. Da wurden die Amerikaner in der Wüste von komischen Insekten befallen. Da gibt es sogar Bilder davon. So groß Insekten, so groß. Und da gibt es wallahi Bilder davon im Internet. Yani, subhanallah. Allahumma musta'an. Es gibt auch einen Bruder, subhanallah, der wurde einmal verletzt. Und subhanallah, wisst ihr, was war? Yani, Allahu Akbar. Da hat sich ein Schaf oder irgendein Tier, Allahu Alam, ich weiß jetzt nicht mehr was, auf jeden Fall, es war kalt. Und ihr wisst ja, wenn du eine Wunde hast und es ist kalt, dann ist es gefährlich, dass du stirbst, ja. Dieses Tier hat ihm die Wunde, subhanallah, der Bruder war in Ummacht, subhanallah, hat ihm die Wunde, ja, eine sauber gemacht und hat sich neben ihm so gesetzt, dass er ihn gewärmt hat, subhanallah, bis die Brüder gekommen ist. Und dann, als die Brüder gekommen sind, ist er weggegangen. Ja, es gibt so viele Geschichten davon. Und das ist natürlich von dem, yani, von den Wundern, die Allah Azza wa Jalla dem Mu'min gibt, yani. Das ist auch von der Bewahrung von Allah Azza wa Jalla. Ablil Fil? Ja. Subhanallah. Wa ru'ya Ibrahim ibn Adham na'iman fi bustan wa 'indahu hayya fi famiha faqatu narjis. فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. Ibrahim ibn Adham von den Salaf, er wurde gesehen, dass er ist geschlafen in einem Garten und da war eine Schlange, die hat ja ein schädlichen Tier, ja, die ganze Zeit mit diesem schädlichen Tier gekämpft, der ihm angreifen wollte, bis er aufgewacht ist. Okay. Die zweite Art von der Bewahrung, und das ist die edelste der zwei, ist die Bewahrung Allahs für den Diener in seinen Dien und Iman. Ja? So bewahrt er ihn in seinem Leben von den Schubuhat, die ihn fehlleiten würden, irregehen würden. Ja? Und von den Shahawat, von den Begierden, die verbotenen Shahawat. Okay? Du findest, Brüder, yani, diese Shahwa zieht ihm gar nicht an. Ja? Zieht ihm gar nicht an. Yani, das ist subhanallah. Allah Azza wa Jalla bewahrt ihm davon. Ja? Wallahi, ich kenne einen Bruder, der hat mir gesagt, wallahi, keine Kafira würde mich verführen. Er sagt, wallahi, yani, allein wenn ich weiß, das ist eine Kafira, muss ich schon brechen. Das ist wallahi von der Bewahrung von Allah Azza wa Jalla für ihn. Ja? Es gibt Brüder, die verstehen nicht großartig vom Manhaj was. Yani, das ist erklärt. Aber yani, wenn die Murji'a oder die Khawarij zu ihm mit einem Schubha kommen, kommt nicht in seinen Kopf rein. Nein. Nicht aus Sturheit, sondern er glaubt es einfach nicht. Allah bewahrt ihn von dieser Schubha. Subhanallah. Und du findest Gelehrte mit hohem Wissen und die fallen in die Schubha rein. Subhanallah. Und Er bewahrt ihm seine Religion bei seinem Tod. So lässt er ihm auf den Iman sterben. Einer der Salaf sagte, wenn einer von euch, der Tod zu einem von euch kommt, okay, inshallah lässt ihr diese Diskussion, barakallahu fi. Wenn der Tod zu einem kommt, wird zu dem Engel gesagt, rieche seinen Kopf. Er sagt, ich finde in seinem Kopf Al-Quran. Dann wird zu ihm gesagt, rieche seinen Herz. Dann sagt er, ich finde in seinem Herzen das Fasten. Dann sagt er, rieche seinen Fuß. Dann sagt er, ich rieche in seinem Fuß oder ich finde in seinem Fuß Al-Qiyam, Qiyam al-Layl. Dann sagt er hat sich selbst bewahrt. So hat ihn Allah bewahrt. Lässt ihm keine Qual bei dem Tod kommen. Und für in Sahihain, was ist das Sahihain? Barakallahu fiqh. Okay. An al-Bara ibn Azib, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dass er ihm befohlen hat, zu sagen, bei seinem Schlaf, Oh Allah, wenn du meine Seele nimmst, dann was? Dann sei mit ihr barmherzig. Und wenn du sie wieder zurückgibst, dann bewahre sie mit das, womit du die frommen Diener bewahrst. Und den Hadith von Umar, das Nabi sallallahu alaihi wasallam ihm gelehrt hat, dass er sagt, oh Allah, lass mich mit den, bewahre mich mit dem Islam stehend und sitzend und liegend und so weiter. Okay? Auf jeden Fall, Allah azza wa jal bewahrt für den Mu'min, der die Grenzen für Allah azza wa jal bewahrt, bewahrt ihm seine Religion. Und er lässt, ja, er verhindert zwischen ihm, oder er hindert, oder lässt eine Grenze setzen, oder bringt von ihm weg, was ihm seine Religion verderben würde, mit vielen Arten von der Bewahrung. Und der Diener merkt die meisten, das meiste, wenn Allah azza wa jal ihn bewahrt, gar nicht. Subhanallah. Yani manchmal passiert eine Sache, manchmal ist diese Art der Bewahrung, قَدْ يَكُونُ كَارِهًا لَهُ. Manchmal hasst er dieser, das, was ihm gerade passiert ist, hasst er. Subhanallah. So wie Yusuf alayhi salam. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفِحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ. Was ist passiert? Ihr kennt die Geschichte mit Yusuf alayhi salam und die Frau von Al-Aziz, als sie versucht hat, ihn zu verführen und so weiter und so fort. Ja? Und dann hat sie die Frauen, wo die über sie geredet haben, hat sie herbestellt zu ihr. Und dann hat gesagt, komm rein. Er ist reingekommen und die haben dann aus lauter Verwunderung, haben sie ihre Hände geschnitten, subhanallah. Und dann hat sie gesagt, ich habe ihn verführt. Und wenn er das nicht macht, was ich ihm befehle, dann werde ich ihn was ins Gefängnis werfen. Oder er wird hart bestraft. Dann hat er was gesagt, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Oh mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich aufrufen. Und deswegen kam er ins Gefängnis und Allah azza wa jalla sagt, er kam ins Gefängnis, warum? Damit wir ihm von ihm das Schlechte und das Schändliche wegbringen. So, ja, manchmal geschieht dir etwas und du hast es vielleicht, aber wallahi, das ist gut für dich. Das erinnert uns an welchen Vers? Aywa. وعسى أن تكرهوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Euch ist der Kampf vorgeschrieben, obwohl ihr es hasst. Und vielleicht hasst ihr etwas, das ist gut für euch. Vielleicht liebt ihr etwas, das ist schlecht für euch. Und Allah weiß und ihr wisst nicht. Und ihr wisset nicht. Sahihain ist Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum. Wenn erwähnt wird, in Sahihain, das heißt Bukhari und Muslim. Okay? Das heißt, schaut zum Beispiel, Qital. Ja, fi sabilillahi azza wa jal. Qital, vergießen von Blut, ausgeben von Mühe, verlassen von Kindern. Das ist etwas, was die natürliche Seele hasst. Aber wallahi, durch diesen Qital bewahrt Allah azza wa jal die Muslime. Verstanden? Oder Gefängnis. Und ich kann mich erinnern, wallahi, wenn ich im Nachhinein über meine Haft zum Beispiel nachdenke, sage ich, wallahi, das war eine der schönsten Bewahrungen von Allah azza wa jal für mich. Subhanallah. Wallahi, diese Haft war für mich, yani, das zweitschönste Erlebnis in meinem Leben. Trotz aller Härte. Und trotz alles, was ich da drinnen gesehen habe, aber auch Simbillah, das war das zweitschönste Erlebnis in meinem Leben. Allah azza wa jal, damals, wenn ich mich erinnere, damals war diese Fitna von Übertreiben im Takfir in Höhepunkt. Und ich sitze in Zentrale dort, in Wien. Ja? Und wallahi, das, yani, wie wir uns damit beschäftigt haben, subhanallah. Du bist in das aufgestanden und bist in das eingeschlafen. Ibadah vernachlässigt. Oder oft vernachlässigt. Ja? Gebete waren nur mehr Routine. Und dann, Allah hat mir gesagt, jetzt kommst du hier raus, da bleibst du jetzt einmal. Da bleibst du jetzt einmal. Und jetzt kümmere dich ums Lernen, kümmere dich um Da'wah, mach richtig. Und jetzt hast du Zeit. Auszeit. Wie oft bekommst du die Möglichkeit in deinem Leben einen Auszeit? Subhanallah. Allah hat mir durch diese Haft gezeigt, wer zu mir gehört und wer mir nicht zu mir gehört. Ich dachte mir, meine Frau gehört zu mir. Ich werde mit ihr, oder meine Ex-Frau, mit ihr mein Leben verbringen. Und ich finde niemals eine bessere Frau. Das war für mich die beste Frau auf der Welt, subhanallah. Schau. Miyamiz Allahu al-Khabitha min al-Tayyib. Allah lässt zwischen das Gute und das Schmutzige und das Verdorbene unterscheiden. Ja? Oder viele andere Brüder, angebliche Brüder, oder. Ja? Aber als ich verhaftet wurde, habe ich darüber nachgedacht? Oder habe ich vielleicht gedacht, dass das was Gutes ist für mich? Nein. Ich habe gedacht, das ist eine Prüfung jetzt von Allah, eine Musiba, eine Katastrophe. Aber Wallahi, Alhamdulillah. Und das ist mit vielen Brüdern passiert, die ins Gefängnis gekommen sind. Versteht ihr? Deswegen, Wallahi, das ist auch eine Art von der Berührung von Allah Azza wa Jal. Dass er dich mit etwas vielleicht bewahrt, wo du denkst, das ist schlecht für dich. Ja? Wie viele Leute zum Beispiel? Allah musta, khair inshallah. Khalas? Noch ein Hadith? Und dann fertig? Und At-Tabara, Ibn Mas'ud? Warte. Okay, noch ein paar Sachen. Entschuldigung. Damit wir diesen Teil fertig machen. Ibn Abbas? Geht's auf ihn? Natürlich. Okay. Und Ibn Abbas sagte über die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, أَنَّ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah steht zwischen dir und deinem Herzen. Was bedeutet das? Das heißt, er steht zwischen dem Mu'min, er bringt die Masiya von dem Mu'min weg, die ihm zur Hölle führen würde. Okay? Und Al-Hassan sagte, und er erwähnte die Leute von Maasi, von Sünden, هَانُوا عَلَيْهِ فَعَصَوْهُ وَلَوْ عَزُّوا عَلَيْهِ لَعَصَمَهُمْ Sie sind für ihn yani leicht geworden, für Allah Azza wa Jal. Deswegen haben sie die Sünden gemacht. Und wären sie was Besonderes für Allah, wären sie wichtig für Allah, hätte er sie geschützt von dieser Sünde. Okay? Und Ibn Mas'ud sagte, der Diener, manchmal will er etwas machen, von Tijara, von Handel, oder Führerschaft, bis das für ihn leicht gemacht wird. Dann schaut Allah zu ihm und sagt zu den Engeln, gib das weg von ihm. فَإِنَّهُ إِنْ يَسْتُرُهُ لَهُ إِنْ يَسَّرْتُهُ لَهُ أَدْخَلْتُهُ النَّارِ Das heißt, denn wenn ich ihm das leicht mache, kommt er dadurch ins Feuer. Allah also sagt zu den Engeln, gib das weg, er will Handel, einen Handel machen oder eine Führerschaft oder so. Und es ist leicht. Wie viel oft willst du was machen, du hast was vor und es ist ganz leicht und auf einmal kommt das weg von dir. Auf einmal so. Ja, also zum Beispiel, ich erinnere mich an Brüder zum Beispiel, einen Bruder, der ist zu mir gekommen und der sagt, ja, eine Frau, die wollte ihm unbedingt, eine Schwester, die wollte ihm unbedingt, subhanallah. Ja. Und er hat gesagt, okay. Und einen Tag davor wollte sie einfach nicht mehr. Einen Tag vor der Hochzeit. Und der war traurig, subhanallah. Ich habe gesagt, Wallahi, das ist gut für dich. Was war? Es hat sich dann herausgestellt, dass die sogenannte Schwester mit Sahar und so weiter gearbeitet hat, subhanallah. Ja, geschaut, subhanallah. Das ist von der Bewahrung Allah Azza wa Jal von ihm. Wenn er das gemacht hat, hätte ihn das vielleicht zur Hölle geführt. Ja? Subhanallah. Und der Tabarani überlieferte von Hadith von Anas, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, Allah Azza wa Jal sagt, von meinen Dienern gibt es welche, dessen Iman nichts nutzt, außer Al-Faqr, die Armut. Die Armut passt zu ihm. Wenn er reich werden würde, würde er vielleicht Kufr begehen. So wie wer? وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Kennt ihr die Geschichte? Von Surat al-Kahf. Der Mann von den zwei Gärten. Er kam rein in seine Jannah, in sein Paradies, in seinen Garten. Was hat er gesagt? Hat Unrecht gegen sich gesagt. مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا Ja, das wird niemals vergänglich sein. Und ich glaube auch nicht, dass die Stunde kommen wird. Das Ding, Yom Kiyamah. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückkomme, werde ich was Besseres als das finden? Subhanallah, hat Kufr begangen, Subhanallah. Der andere, der war arm, aber hat mehr Iman gehabt. Deswegen, von meinen Dienern gibt es welche, dessen Iman nichts nutzt, außer die Armut. Und wenn ich ihm erleichtere, ja, ihm mehr gebe, würde er ins Verderben gehen. Ins Verderben gehen. Und von meinen Dienern gibt es welche, dessen Iman nichts nutzt, außer was? Reichtum. Wenn er arm werden würde, würde er wahrscheinlich Kuffer beginnen. Und wenn ich ihn arm machen würde, dann würde ihm das verderben. Und von meinen Dienern gibt es welche, dessen Iman nichts nutzt, außer das Wohlbefinden. Gesund zu sein. Ja? Und wenn würde ich ihn krank machen, würde ihm das verderben. Und von meinen Dienern gibt es welche, die dessen Iman nichts nutzt, außer Krankheit. Subhanallah. Wenn er krank ist, findet er zu Allah. Subhanallah. Wie oft haben wir das gesehen? Und wir haben auch Leute gesehen, wenn sie krank sind, fangt er an, Kuffer zu machen. Subhanallah. Ja? Von meinen Dienern gibt es welche, dessen Iman nichts nutzt, außer Krankheit. Würde ich ihn gesund machen, würde ihm das verderben. Und von meinen Dienern gibt es welche, der nach einer bestimmten Art von Ibadah strebt. Er will eine bestimmte Art von Ibadah machen und ich bringe ihn davon weg, damit der Kibr nicht zu ihm kommt. Die Hochmut. Allahu Akbar. Ja? Manche Leute, wenn er vielleicht Koran ganz auswendig, er bemüht sich, Koran auswendig, aber er schafft es nicht. Wallahi, wenn er das schafft, vielleicht wird der Kibr zu ihm kommen. Subhanallah. Ja? Ich lenke meine Diener mit meinem Wissen, je nachdem, was in ihren Herzen ist, denn ich bin wissend und weiß über meine Diener Bescheid. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.